Üben Sie nun selbst das Passiv. Formen Sie die Aktivsätze in Passivsätze um, so wie im Beispiel. Die Wähler geben ihre Stimmen ab. Die Stimmen werden von den Wählern abgegeben. Sprechen jetzt Sie nach dem Signal. Die Wahlhelfer zählen die Stimmen aus. Die Stimmen werden von den Wahlhelfern ausgezählt. Experten rechnen das Ergebnis hoch. Das Ergebnis wird von Experten hochgerechnet. Journalisten geben das Wahlergebnis bekannt. Das Wahlergebnis wird von Journalisten bekannt gegeben.